Träumst du auch von einem perfekt organisierten und aufgeräumten Zuhause? Dann sage ich herzlich willkommen zum Aufräum-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Schön, dass du wieder zuhörst. Heute geht es um Kühlschrankorganisation und Obst und Gemüse. Legen wir direkt mal mit dem Obst und Gemüse los. Ich will einfach ein bisschen davon erzählen, welche Aufbewahrungsform gut ist und wenn wir einkaufen gehen, wie wir uns da verhalten sollen. Also, die Frage ist, sind Dosentomaten gesünder als frische Tomaten? Ja, das kann so sein. Tomaten aus der Dose, die werden geerntet in der Sonne, die sind in der Sonne gereift, die werden rot und sehr reif geerntet und dann direkt in die Dose gegeben. Das heißt, die Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe gehen nicht verloren, auch in der Dose dann nicht. Wenn wir dann noch ein Herkunftsland im Süden wählen, wo die so richtig schön gereift sind, dann können wir da eigentlich nichts falsch machen. Wir sollten aber hier nicht die billigsten nehmen. Also hier lieber auch Bioware oder einfach ein bisschen eine bessere Marke als die ganz, ganz günstige nehmen. Die Tomaten sind einfach gesünder, weil wenn wir an unsere Treibhäuser hier in Deutschland denken, wo die Tomaten nicht so gut gereift sind, nicht so reif geerntet werden, dann sind die Dosentomaten in dem Fall wirklich gesünder. Weiteres Gemüse, das gut in der Dose ist, sind Hülsenfrüchte, wie zum Beispiel Kichererbsen, weiße Dickebohnen oder Kidneybohnen. Die sollten wir aber nur noch erwärmen und nicht kochen lassen, weil sonst wieder viele Vitamine verloren gehen. Dann gibt es auch das Dosenobst. Dosenobst ist nicht optimal. Es enthält im Vergleich zu den frischen Früchten bis zu 70% weniger Vitamine, vor allem Vitamin C. Der Grund hierfür ist, dass es nach dem Abfüllen die Konserven auf 100 Grad erhitzt werden, damit eben Keime und Bakterien im Doseninneren absterben. Und dadurch gehen natürlich auch viele Vitamine verloren. Plus schwimmen das Obst ja immer im Wasser. Und da Vitamine wasserlöslich sind, gehen die gerne ins Dosenwasser über. Und das Dosenwasser wird ja gerne weggekippt, weil da viel Zucker drin ist. Und darum verlieren wir natürlich viele Vitamine. Dosenobst ist aber immer noch besser als gar kein Obst. Dann haben wir die Dosensuppen, zum Beispiel die Linsen- und die Erbsensuppe. Die sind natürlich wieder okay, denn Hülsenfrüchte sind okay aus der Dose. Hier aber ein bisschen vorsichtiger sein mit Glutamat. Suppen aus der Tüte. Ja, kann man nicht so empfehlen. Einmal natürlich wegen den Geschmacks- und Aromastoffen und andererseits, weil wenn da noch irgendwie Gemüse drin ist, dann hat das nicht mehr viel Nährwert. Hier lieber wieder zur Bioware greifen, wenn es denn eine Tütensuppe sein muss. Soweit dazu. Jetzt kommen wir mal zu den Früchten. Wenn wir Früchte frisch kaufen wollen, in den Supermarkt gehen, dann müssen wir beachten, dass es Früchte gibt, die nachreifen und welche, die nicht nachreifen. Früchte, die nachreifen, sind Aprikosen, Nektarinen, Pfirsiche, Avocados, Bananen, Birnen, Kaki, Mango, Papaya, Kiwi, Pflaumen, Tomaten. Die reifen noch nach. Bei Bananen besser auf Bioware zurückgreifen, weil die Bananenschale ist sehr, sehr giftig. Die hat viele Pestizide dran, wenn es denn kein Bio ist. Und wenn wir die Bananen einfach schälen, mit der Schale in Berührung kommen und anschließend die Banane berühren, gehen da die Pestizide über und das ist nicht gut für uns. Okay, das waren die Früchte, die nachreifen. Jetzt kommen die Früchte, die nicht mehr nachreifen. Und dadurch müssen wir ja schauen, wenn wir sie kaufen, dass sie perfekt sind, dass sie nicht zu reif sind, aber reif genug. Da haben wir die Ananas. Die Ananas reift nicht mehr nach. Und wenn die Ananas zu alt ist, dann wirkt sie mit ihren Blättern ein bisschen grau. Die Blätter müssen saftig grün sein und die Frucht sollte kräftig gelb-grün gefärbt sein. Lässt sich das innere Blatt bei der Ananas problemlos herausziehen, dann deutet es auf eine reife Frucht hin. Weitere Früchte, die nicht mehr nachreifen, Auberginen, Beeren, Gurken, Paprika, Trauben und Zitrusfrüchte, wie zum Beispiel Orangen, Mandarinen, Zitronen und Kirschen. Wenn wir dann in den Supermarkt gehen, dann glänzen die Früchte immer sehr schön. Das ist kein gutes Zeichen. Früchte sollten matt schimmernd sein. Ausnahme sind hier die Kirschen, die dürfen glänzen. Wenn wir eine Wassermelone kaufen, dann wäre es ganz gut, wenn sie schon aufgeschnitten wären. Da kann man einfach besser bestimmen, wie reif sie ist. Durchs Klopfen kann man was hören. Wenn sie hohl ist, soll sie gut sein, muss aber nicht sein. Wenn sie aufgeschnitten ist, dann sehen wir einfach wirklich, ist sie gut oder nicht. Das Fruchtfleisch sollte rot sein. Knallrot okay, hellrot schlecht. Und wenn sie denn knallrot ist, gerne mal an den Kernen schauen, drumherum schauen. Wenn da dunkelrote Stellen sind, die sind meistens matschig dann sogar, dann sollten wir die Finger weglassen, weil die sind zu reif, die schmecken auch nicht mehr gut. Dann gibt es immer mal Wassermelonen, die haben keine Kerne, beziehungsweise nur weiße. Ist auch nicht gut, weil die ist einfach noch nicht reif. Und die Kerne sind auch sehr, sehr gesund und die sollten wir am besten mitessen. Bei der Honigmelone ist es ein bisschen einfacher. Wenn die gut riecht, dann ist sie reif. Avocados reifen die auch noch nach. Die kaufe ich immer grün und lasse sie nachreifen. Dauert so, sag ich mal, 5-6 Tage, bis sie dann perfekt reif ist. Ich kaufe die immer mit diesem kleinen Stielstummel hinten dran. Und der sollte auf jeden Fall noch gut mit der Frucht verbunden sein, nicht zu leicht lösen. Und wenn ich den dann vorm Verzehr entferne, dann sollte das Fleisch, das darunter ist, noch lecker grün-gelblich sein. Dann ist die Frucht perfekt. Wenn ich die Avocado leicht eindrücke vorm Verzehr und sie ist weich, sie lässt sich eindrücken, ist sie auch super. Ich soll Sushi heute machen. Ich habe Sushi gemacht mit Avocado und habe die Sushi erst vorgestern eingekauft. Und dann habe ich die mit einem Apfel in eine Papiertüte getan und da ist die sehr schnell gereift. Ein Apfel hat Ethylen. Und dadurch wird die Reifung beschleunigt und dadurch hatte ich dann heute eine reife Avocado. Wenn die Reifung mal nicht weitergehen soll, also die Avocado ist reif und man sagt, okay, stopp, ich kann sie erst in 3 Tagen gebrauchen, dann sollte man die Avocado in den Kühlschrank legen, da wird die Reifung dann eingefroren, also die hört dann auf weiter zu reifen. Bevor man sie jedoch verzehrt, am besten 3-4 Stunden davor raus tun, damit sie einfach wieder warm ist. Wenn bei mir Bananen zu reif werden, also schmecken ja dann nicht mehr, wenn sie so leicht schwarz werden, davor am besten schon schälen, klein schneiden und in die Gefriere tun. Wenn man es dann wieder rausholt, wenn man es braucht, dann kann man toll Eis oder einen Milchshake draus machen. Wie lagere ich denn mein Obst und mein Gemüse, damit es lange hält? Am besten, ich lagere es gar nicht. Wenn ich Obst und Gemüse frisch esse, ist es immer am besten. Denn wenn ich es lagere, verliert so viel an Vitaminen, dass ich es am besten gleich esse. Das zweitbeste wäre tiefgefroren. Da bleiben auch noch sehr viele Vitamine erhalten. Und das drittbeste wäre dann wieder die Dose. Wenn ich es dann doch im Kühlschrank aufheben will oder einfach so aufheben will, dann kann ich Äpfel, Birnen und Quitten im Plastikbeutel im Kühlschrank lagern, am besten da, wo es nicht so kalt ist. Das heißt, auf der obersten Etage ist es meist wärmer oder dann auch im Gemüsefach. Es gibt aber noch eine bessere Lösung. Hierzu habe ich einen Experten. Das ist mein Mann. Wie heißt diese noch bessere Lösung? Von Miele, glaube ich. Genau, von Miele zum Beispiel gibt es das Perfect Fresh Fach. Im Perfect Fresh Fach herrschen Temperaturen von knapp über 0 Grad. Dadurch halten sich die Speisen, die man da reinlagert, das kann sein Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Obst und Wurst, hält da drin 2 bis 3 Mal so lang frisch. Ja, das hört sich ja toll an. Und kommen die Sachen dann auch in Plastikbeutel oder tut man die einfach so rein? Die kommen da einfach so rein. Wichtig ist dabei auch noch die Feuchtigkeit, die die Sachen haben. Und eben die einen Sachen sollen die Feuchtigkeit eher behalten, wie das Obst und Gemüse, während das Fleisch Fisch und Wurstkäse, die mögen es eher trockener. Okay, und da dann einfach dann ein Tuch drumlegen? Ja, in der Regel sind es zwei verschiedene Fächer. Ah. Das eine für Obst und Gemüse und das andere kann dann für Fleisch, Fisch, Obst, Wurst, Fleisch, Fisch, Wurst, Käse verwendet werden. Super, hört sich gut an. Und die kann man einzeln regulieren mit der Feuchtigkeit. Das heißt, wenn ich sowas will, komme ich zu dir in dein Geschäft in Hagnau, Heim- und Hausgeräte. Und dann wirst du mir da so einen perfekt frisch Kühlschrank vorstellen. Was passendes für dich aus, genau. Super, alles klar, danke dir. Okay, dann kommen wir schon zum nächsten, Kirschen und Beeren. Auch hier am besten sofort essen. Sonst kann man es 2 Tage lang noch im Kühlschrank aufbewahren. Hier am besten in einer Schüssel mit einem feuchten Tuch. Gurken, Paprika, Zucchini und Auberginen dürfen auch ins Gemüsefach des Kühlschranks oder dann natürlich ins Perfect Fresh Fach. Tomaten dürfen nicht in den Kühlschrank. Tomaten sollten bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden. Zwiebeln und Kartoffeln kommen ja auch nicht in den Kühlschrank. Die wollen es dunkel haben, die wollen es trocken haben. Also am besten in einen dunklen Sack oder einen Tontopf, in Leinsäcke reintun und so aufbewahren. Blattgemüse, Kräuter, Wurzelgemüse und Salate müssen sogar in den Kühlschrank. Die werden sonst sehr schnell welk. Wenn wir irgendwie grüne Blätter noch vorher dran haben, wie jetzt, wo haben wir es zum Beispiel, bei Wurzelgemüse, bei Karotten, dann sollten wir die unbedingt vorher entfernen. Jetzt kommt das Obst, welches für die Lagerung im Kühlschrank nicht geeignet ist. Ananas, Mango, Papaya, Bananen. Wenn diese sehr reif sind, dann können sie bis für 1 bis 2 Tage in den Kühlschrank, damit auch hier die Reifung gestoppt wird. Bei Bananen kann ich es persönlich überhaupt nicht empfehlen. Die werden irgendwie schwarz im Kühlschrank. Und jegliches Produkt, was ich dann im Kühlschrank habe, schmeckt nach Banane, Butter, alles. Die Avocado gehört auch nicht in den Kühlschrank, aber wie gesagt, wenn sie dann richtig reif ist, kann sie einige Tage rein. Granatäpfel, Melonen, wenn die angeschnitten sind, können sie auch 1 bis 2 Tage lang rein. Wie gesagt, Tomaten gehören nicht rein und die Zitrusfrüchte. Mein Mann hat gerade auf der Hausfrauenseite nachgeschaut und herausgefunden, dass die Auberginen nicht in den Kühlschrank dürfen. Also, ich muss das zurücknehmen, was ich gesagt habe. Auberginen dürfen nicht rein. Die Avocado ist. Ich fasse nun noch mal meine Top-Plätze von 1 bis 7 zusammen, wie man Obst und Gemüse aufbewahren sollte. Beziehungsweise die letzten Plätze so nicht. Platz 1 ist frisch aus dem Garten oder frisch vom Wochenmarkt, wenn es denn ganz frisch geerntet ist. Also das ist das Allerbeste, frisch geerntete Sachen dann auch direkt essen. Platz Nummer 2, Tiefkühl, Obst und Gemüse. Da die meistens oder eigentlich immer direkt eingefroren werden, nach dem Ernten, nach dem Kleinschneiden, haben die so gut wie alle Vitamine und wichtigen Stoffe noch drinnen. Platz Nummer 3 ist aus dem Supermarkt, beziehungsweise nicht frisch geerntet, also auch vom Wochenmarkt. Wenn es nicht frisch geerntet ist, auch die haben Sachen aus Spanien und Co., dann ist es Platz Nummer 4. Die Sachen liegen einfach schon lang, die werden zum Teil unreif geerntet und reifen danach, ist nicht perfekt. Dann haben wir die Sauerkonserven, also zum Beispiel Sauerkraut oder Gurke aus dem Glas. Da bleiben auch die Vitamine weitgehend erhalten. Dann kommen die Dosentomaten, beziehungsweise die kamen auch schon vorher. Dosentomaten und Hülsenfrüchte aus der Dose. Die Ballaststoffe und Vitamine und Mineralstoffe gehen in der Dose nicht verloren. Nochmal zur Erinnerung, nicht das Billigste kaufen. Dann kommen die das Obst aus der Dose. Und ganz zuletzt haben wir die Tütensuppen. Das war's zum Thema Obst und Gemüse, Haltbarkeit. Jetzt wollte ich ja noch über die Organisation des Kühlschranks reden. Kühlschrank ausmisten und wo lagere ich was im Kühlschrank? Da der Podcast aber jetzt schon bald 15 Minuten lang ist, würde ich das auf den nächsten Podcast vertagen. Der kommt dann auch sehr, sehr bald raus, weil ich habe ja schon alles aufgeschrieben. Dann sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Podcast. Tschüss.